22. Brief. Drittes Intermezzo. Liebe Vanessa, in diesem dritten Intermezzo werde ich über eine weitere Meditationsform berichten, der ich mich morgens nach dem Sitzen widme. Hier geht es um das Prinzip der Resonanz und das Prinzip von wie oben, so auch unten, von dem in den letzten Briefen häufig die Rede sein wird. Wenn du eine Stimmgabel auf einen Flügel hältst und die entsprechende Taste anschlägst, schwingt die Stimmgabel mit. Sie stimmt sich sozusagen auf die größere Energie des Flügels ein, dessen Energie auf sie übergeht, aber der Ton, den sie abgibt, ist ihr eigener. So auch unser Körpergeist, wenn er richtig gestimmt ist. Größere Energien und Kräfte des Kosmos schwingen in uns mit und wecken unsere Energie und unsere Weisheit. Bei der Übung, die ich jetzt beschreiben möchte, geht es um Resonanz mit einer bestimmten Gewahrsein-Fühlen-Energie, nämlich der Energie Manjushris. Dazu muss ich erst einmal erklären, was oder wer Manjushri ist. Manjushri ist eines der großen Wesen des Buddhismus, die geloben, allen Lebewesen zu helfen. Er besitzt keinen menschlichen Körper wie wir, aber wir stellen ihn uns in menschliche Gestalt vor. Ich schreibe er, aber es gibt auch weibliche Wesen dieser Art. Er ist so etwas wie ein überall vorhandenes, wohlwollendes und machtvolles Energiegewahrsein. Die Energie, die Manjushri verkörpert, ist die vereinigte Energie von Verstand, Einsicht und Intuition oder von Herz und Geist. Manjushris Gewahrsein ist mit anderen Worten das Gewahrsein, mit dem wir unsere Welt erkennen, wenn wir ganz sind, mit dem Verstand und gleichzeitig intuitiv. Mit dem Erkennen Manjushris erkennen wir die Dinge durch und durch. Wir erkennen sie mit der Schärfe des Verstandes, aber wir werden ihrer auch auf eine Weise inne, dass ich sagen ließe, wir seien eins mit ihnen geworden. Was damit gemeint ist, lässt sich am besten an der Liebe zu einem Menschen erklären. Wenn du jemanden liebst, nicht unbedingt in sexuellem Sinne, sondern so, wie eine Mutter ihr Kind liebt oder du deine beste Freundin liebst, gibst du diesem Menschen einen Teil deiner selbst, du öffnest dich ganz und gar. Und weil du so offen bist, siehst du ohne Urteil und uneingeschränkt, wie dieser Mensch ist. Aber du erfährst diesen Menschen noch tiefer. Du weißt, wer er ist und wer nicht. Das klingt ein bisschen idealisierend, ich weiß, aber es gibt dir vielleicht doch eine Vorstellung, wie wir mit Manjushris Einsichtsenergie erkennen können.